Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Gesetzlich verankerte Netzneutralität einzig verlässliche Garantie für freies Internet. Die Piratenpartei unterstützt ausdrücklich die Forderung des EU-Parlaments nach einer gesetzlichen Verankerung der Netzneutralität. Die EU-Abgeordneten sprachen sich am Dienstag in zwei Entschließungsanträgen für die Gleichbehandlung von Daten im Internet aus. Die Ereignisse der letzten Woche und Monate rund um ACTA, SOPA, CETA, CleanIT sowie die aktuell noch laufende WC-IT-Konferenz der ITU in Dubai haben uns eins gezeigt. Sowohl staatliche Institutionen als auch Internet-Service-Provider sind an einem freien Internet und einer Gleichbehandlung aller Daten nicht interessiert, kommentiert Klaus Peukert, Mitglied im Vorstand der Piratenpartei Deutschland. Auch der Deutsche Bundestag täte nach Ansicht der Piraten gut daran, eine gleichlautende Initiative zügig in deutsches Recht umzusetzen. Damit soll der Wille des Internetnutzers wieder in den Vordergrund gerückt werden. Menschenrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und freie Information müssen auch im Internet um- und durchgesetzt werden. Dazu ist notwendig, dass die Netzinfrastruktur neutral bleibt, schließt Peukert. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.